10.000 Mann, gezogenes Manöver, 10.000 Mann, gezogenes Manöver, warum, warum, gezogenes Manöver, rund ihre Luft. Da kamen sie, ein Bauer ins Quartier, da kamen sie, ein Bauer ins Quartier, warum, warum, gezogenes Manöver, rund ihre Luft. Der Bauer hat eine wunderschöne Tochter,